HR2 Abendstudio. Meine Damen und Herren, Trend- und Zukunftsforschung werden für Wirtschaftsunternehmen immer wichtiger. Weil sich die Käufer seit den 80er Jahren nicht mehr einfach in Gruppen einteilen lassen und gekaufte Produkte heute den Status und die Wertewelt des Konsumenten vielfach gebrochen spiegeln, reicht simple Marktforschung nicht mehr aus. Dabei konkurrieren Trend- und Zukunftsforschung noch immer miteinander. Während die Zukunftsforschung sich als seriöse akademische Disziplin behauptet, haftet der Trendforschung ein wenig der Ruch von Scharlatanerie an. Was es mit der Trend- und Zukunftsforschung am Ende des Jahrtausends auf sich hat, was von diesen prognostischen Praktiken zu erwarten ist, das sagt Ihnen jetzt Andrea Godenschwege im hr2-Abendstudio. Ihre Sendung trägt den Titel Konsum und Katastrophe. Das magische Jahr 2000 steht vor der Tür. Von der Jahrtausendwende trennen uns nur noch wenige Monate. Weltweit haben sich Menschen für diese Nacht der Nächte besondere Veranstaltungen ausgedacht. Exklusive Hotels sind seit langem ausgebucht. Vorbereitungen für wilde Partys sind in allen Großstädten der Welt in vollem Gange. Ganz Begeisterte erleben mit einem Flug über die Zeitzonen den Anbruch des neuen Jahres zweimal. Das Jahr 2000 ist das Symbol für die Zeitenwende, für die Zukunft. Es gibt eine professionelle Zunft, die sich mit der Zukunft befasst. Trend- und Zukunftsforscher. Die Trendforscher beobachten und analysieren hauptsächlich die Zeichensysteme des Konsums und leiten daraus Empfehlungen für das Marketing oder die Imagegestaltung eines Unternehmens ab. Es gibt auch bereits Trendforscher, die direkt in den Unternehmen sitzen und von dort aus Zukunftsstrategien für das jeweilige Unternehmen, seine Produkte und die gesamte Branche entwickeln. Sie versuchen, das Unternehmen in seiner Gesamtheit zukunftsfähig zu machen. Die wissenschaftlich orientierten Zukunftsforscher untersuchen internationale politische und gesellschaftliche Entwicklungen und leiten daraus Szenarien für die Zukunft ab. Seit circa 20 Jahren haben sich die Trendforscher im deutschen Dienstleistungsmarkt etabliert. Der große Boom kam Anfang der 90er. In aller Regel verbinden diese Agenturen Marketingberatung mit Analysen der gesellschaftlichen Wirklichkeit unter soziologischen Gesichtspunkten. Trendforscher untersuchen gesellschaftliche Trends, Mode- und Konsumentwicklungen. Sie behaupten von sich, keine Zukunftsprognostiker zu sein. Sie geben jedoch Einschätzungen darüber ab, wie lange bestimmte gesellschaftliche Trends anhalten werden. In dieser Perspektive richten sie ihr Augenmerk auf die nahe Zukunft. Sie liefern den Unternehmen eine Aussicht auf eine bislang noch ungewisse Zukunft. Trendforscher können der Angst der Marketingverantwortlichen, relevante Zielgruppeninformationen übersehen zu haben, entgegenwirken. Sie sehen sich als Informationsbroker. Trendy, hip, in zu sein, ist das Ziel der Konsumenten. Die Aufgabe der Unternehmen ist es, die richtigen Produkte und Trends zu erkennen oder zu liefern. Der Geschmack der Konsumenten ändert sich jedoch ständig und das macht den Verkauf der Produkte schwierig. Um den Absatz der Waren und die richtige Werbung beim zukünftigen Kunden kümmern sich die Marketingverantwortlichen in den Unternehmen. Doch die wissen angesichts der großen Vielfalt und Gleichzeitigkeit von Trendrichtungen auch nicht mehr, wo es lang geht und welchem Trend man folgen sollte. Unübersichtlichkeit ist die Folge. Trendforscher sind angetreten, verwirrten Marketingmanagern Orientierungshilfe zu geben. Trendforscher untersuchen den Zeitgeist. Sie gehen davon aus, dass sich zukünftige Trends bereits in der Gegenwart abzeichnen. Sie heben aus der Vielfalt und großen Menge parallel existierender modischer Strömungen einige heraus und verleihen diesen Orientierungsfunktion. Trendforscher werten Werbung, Musik und Kleidungsstile aus und kümmern sich um die Verlaufskurven von gesellschaftlichen Moden. Sie wagen Prognosen für die Lebensdauer von Trends. Ihre Grundannahme ist, dass Moden ein Ausdruck von gesellschaftlichen Bedürfnisstrukturen sind. Stellvertretend für andere Agenturen steht das Trendbüro Hamburg, das vor 7 Jahren von Professor Peter Wippermann und Matthias Horks in Hamburg gegründet wurde. Das Trendbüro steht heute neben Peter Wippermann unter der Geschäftsleitung von Stefan Baumann. Baumann beschreibt das Aufgabengebiet der Trendforscher. Wir zeigen natürlich Gesellschaftstrends auf, kulturelle Trends, aber diese kulturellen Trends haben natürlich entscheidende Auswirkungen auf das Konsumverhalten. Wir leben in einer Konsumgesellschaft. Das heißt, gesellschaftliche Muster, neue Befindlichkeiten, neue Werte zeigen sich im Konsumverhalten und auch im Kommunikationsverhalten. Und den Spagat, den wir im Erklärungsansatz jedenfalls immer vollbringen, ist durch die Ebenen hindurch Zusammenhänge aufzuzeigen. Zu sagen, welches gesellschaftliche Bedürfnis speist eigentlich ein bestimmtes Konsumverhalten, eine bestimmte Konsumnachfrage und eben auch ein bestimmtes Kommunikationsverhalten. Was verändert eigentlich den Geschmack von den Leuten? Weil das ist ja immer eine sehr diffizile Sache, die man auch an sich selber feststellen kann, dass Geschmack sich scheinbar willkürlich ändert und dass man ganz langsam seine Geschmackspräferenzen verändert. Und das ist ein kulturell transformierter Prozess. Und der wird eben gesteuert über allgemeine gesellschaftliche Befindlichkeiten. Und das finden wir eigentlich das Interessante. Wie also die kulturelle Variable reinspielt in Geschmackspräferenzen, Geschmacksvorlieben, in Produktvorlieben und auch in die Vorlieben für bestimmte Einrichtungen, Kleidung, Musik oder aber auch, wie man sein Leben insgesamt gestaltet, also in Beziehungssysteme, in Kochverhalten, in Essverhalten. All diese Dinge hängen zusammen. Das ist ein System, ein kulturelles System. Und wir müssen dieses kulturelle System als Ganzes betrachten und beschreiben. Das ist höchst komplex und höchst schwierig, nicht einfache Aufgabe. Aber wir müssen immer vom Allgemeinen zum Speziellen kommen und wieder zurück. Und aus dieser Hin- und Herbewegung gewinnen wir unsere Erkenntnisse. Ein zentraler Bestandteil der Trendforschungsarbeit ist das Naming. Ein passender Name macht idealerweise die gesamte dahinterstehende Wertewelt nachvollziehbar. Je bekannter ein solcher Trendname wird, desto höher ist der Public Relation Effekt für den Erfinder. Peter Wippermann betont die Wichtigkeit dieses Prozesses. Wenn Sie keinen Namen für eine Sache haben, können Sie es nicht beschreiben. Das ist auch ein einfaches wissenschaftliches Problem. Sie müssen eine Sache nicht nur finden, sondern Sie müssen sie beschreiben können. Sie müssen sie mit einem Namen versehen. Sie müssen es möglichst mit Symbolen besetzen können. Denken Sie an die Gendefinition über diese Spirale. Erst in dem Moment, wo diese Spirale grafisch darstellbar war, konnte man sich darüber verständigen, man konnte damit arbeiten. Ähnlich, denke ich, ist es in der Trendforschung auch so. Man braucht ein Raster. Dieses Raster muss möglichst offen und konstant sein. Und dieses Raster kann man auffüllen mit Begrifflichkeiten, die man überprüft, ob sie in der Arbeit, die man gemeinsam mit anderen macht, standhält oder nicht. Und da gibt es natürlich Begriffe, die sozusagen wie Layouts oder Arbeitsbegriffe auch wieder verschwinden. Das, was entscheidend ist, ja, dass keiner die Copyrights auf die Zukunft hat, aber dass man möglichst dicht an Entwicklungen ist. Das heißt, dass man auch Dinge ausprobieren muss. Vor allem in Deutschland haben es Trendforscher mit der Begriffsfindung nicht ganz so leicht. Matthias Horks erklärt, warum. Das Naming ist in Deutschland am schwierigsten, weil wir eine Sprache haben, die sehr stark aus Ewigkeitsaspekten lebt. Und das, was die Amerikaner oder die Angelsachsen eben so elegant beschreiben können, aus einem Hauptwort ein Tu-Wort machen, das können Sie in dem Begriff, der wahrscheinlich am bekanntesten ist in der Trendbranche, Cocooning, den Face Popcorn mal aufgebracht hat, sehr gut studieren. Nicht? Das können Sie in Deutsch gar nicht ausdrücken, das hieße kokonieren. Und im Englischen können Sie eben diese elegante Prozesshaftigkeit in Wörter bringen. Das klingt auch alles viel besser und deshalb tun wir uns besonders schwer, eben auch in deutscher Sprache große Mentalitätsveränderungsprozesse zu benennen. Also wir haben dann herumgespielt, zum Beispiel bei diesem großen Nostalgietrend, den wir heute haben, zu regionalen Produkten. Das haben wir mal das große Heimweh genannt, weil Heimweh auch so einen typisch deutschen Schmelz und Glanz hat. Und das funktioniert so in den Kommunikationsräumen, in denen wir uns bewegen, ganz gut. Bei anderen Sachen ist es dann sehr, sehr viel schwieriger. Also ich verbringe, ich sag mal, 20% meiner forschenden Tätigkeit und Arbeit mit dem Herumklauben von Begriffen und dem Versuch, dem, was wir dort herausfinden an Phänomenen, eine Sinnhaftigkeit in Begriffen zu geben. Die Namen machen bestimmte Entwicklungen erst bewusst. Doch im komplexen Marktgeschehen ist es nicht immer eindeutig, wer welchen Trend setzt. Wecken Unternehmen mit ihren Werbekampagnen Bedürfnisse, die zuvor nicht bewusst waren? Oder sind es die Konsumenten, die die Trends setzen? Trends, die von der Industrie aufgegriffen und vermarktet werden. Schließlich kümmert sich eine ganze Armada von Marktforschungsgesellschaften um die Ergründung der Wünsche und Sehnsüchte von Konsumenten. Unternehmen müssen ihre Zielgruppen genau kennen, um kostspielige Produktflops auszuschließen. Obwohl die Trendergebnisse ein Informationsplus für Unternehmen darstellen, ist die Arbeit der Trendforscher höchst umstritten. Das Lager zwischen Anhängern und dezidierten Gegnern spaltete sich Anfang der 90er Jahre. Die Anhänger sahen die Trendforscher als die Verkünder des lang ersehnten New Marketing, die Kritiker beschimpften sie als Scharlatane und zweifeln an der Seriosität der Methode. Sie halten die Trendauswahl und die Bewertung der modischen Strömungen für willkürlich und zu wenig nachvollziehbar. Nach Ansicht von Holger Rust, Hochschullehrer für Soziologie und Kommunikationswissenschaft, greifen Trendforscher einfach nur bestimmte Werte heraus und erklären sie zu einem Trend, der jedoch parallel zu 100 anderen Trends existiert. Die Trefferquote, einen wichtigen Trend dabei zu entdecken, nennt Rust einen domestizierten Zufall. In seinem Buch Trends, das Geschäft mit der Zukunft, schreibt er: Diese beiläufigen Dokumentationen unserer Alltagskultur sind nicht mehr als beliebige Bestandsaufnahmen aus dem facettenreichen Leben einer Gesellschaft, in der über nunmehr 5 friedliche und wirtschaftlich relativ solide Jahrzehnte jede Menge Stoff angesammelt werden konnte, aus dem der Alltag sich gestalten lässt. Holger Rust ist nicht der einzige Kritiker. Reinhard Siemes, Kolumnist der Fachzeitschrift Werben und Verkaufen, geht noch einen Schritt weiter und setzt Trendforscher in seiner zynischen Kolumne mit dem Gründer der von vielen Stellen als Sekte bezeichneten Scientology-Vereinigung gleich. Sie sind für mich nichts anderes als die Hubbards der Werbung. Hubbard gilt als Begründer der Scientology-Kirche. Und wie Hubbard haben die Trendgurus vor allem 2 Dinge im Sinn: die eigene Selbstgefälligkeit und die Kohle der anderen. Vor allem haben sie, wie die Scientologen, ein treffliches Gespür für die Orientierungslosigkeit ihrer prospektiven Jünger. Die Ursache der zum Teil heftigen Kritik sieht Matthias Horks in der grundsätzlich vergangenheitsbezogenen Kultur. Es geht prinzipiell darum, dass wir lernen, komplexere Systeme zu verstehen und Wandlungsprozesse zu verstehen. Und das ist in Deutschland immer ein schwieriges Geschäft, aber auf der anderen Seite sehr lohnend, weil wir eine Gesellschaft sind, die vergangenheitsorientiert ist. Und wenn Sie sich mal anschauen, wie der öffentliche Diskurs geführt wird, der wird entlang von Ängsten geführt. Also Angst ist das große deutsche Wort. Und das heißt natürlich auch, dass man den Horizont nach vorne nicht wirklich hat. Das ist natürlich in einem neuen Europa und in einer dynamischeren Wirtschaft nicht mehr durchzuhalten. Und insofern sind wir natürlich auch Leute, die an einer kulturellen Edge arbeiten, durchaus auch Provokationen machen, altes Terrain verlassen müssen. Und ich glaube, das gehört auch zu dem Spaß, den dieser Job mit sich bringt und auch zur Provokation, den er immer wieder offensichtlich für Journalisten darstellt. Angesichts der heftigen Kritik versuchten Trendforscher, ihre Methoden zu verfeinern. Auch das Trendbüro Hamburg bemühte sich in den letzten Jahren um Methodentransparenz und bevorzugte in der letzten Zeit eine eher nach innen gerichtete Arbeitsweise ohne großen Presserummel. Während in den Gründungsjahren noch sehr viel von Intuition die Rede war, versucht das Unternehmen mittlerweile, die Maßstäbe qualitativer Methodenwissenschaft an seine Untersuchungen anzulegen. Die Konzentration lag in den letzten Jahren auf der Kunden- und Auftragsseite, ganz im Gegensatz zu den ersten Gründungsjahren. Anfang der 90er Jahre wurde das Trendbüro öffentlichkeitsstark und werbewirksam von Matthias Horks angeführt und in schneller Folge erschienen zahlreiche sogenannte Trendbücher. Jedes Jahr erschienen von Matthias Horks und dem zweiten Geschäftsführer Peter Wippermann ein neuer Trendband. Und die junge Agentur musste sich an diesen veröffentlichten Inhalten messen lassen. Matthias Horks steht heute dem Trendbüro nicht mehr vor, sondern hat eine eigene Zukunftsagentur gegründet. Der Kontakt zum Trendbüro besteht seit rund 2 Jahren in einer Art Beratertätigkeit. Der jetzige Mitgeschäftsführer des Trendbüro Hamburg, Stefan Baumann, blickt gelassen in die Zukunft. Die Agentur besteht bereits seit 7 Jahren, beschäftigt 6 angestellte Mitarbeiter sowie zahlreiche freie Projektassistenten und kann über mangelnde Aufträge nicht klagen. Sein Kommentar zu der starken Kritik: Also ich kenne ja diese Vorwürfe. Es ist vor allem ein Vorwurf, der sehr stark immer an Personen festgemacht wird. Ich war nie Zielscheibe dieser, dieser Vorwürfe jetzt in dem konkreten Bereich. Man hat sich auch sehr gut eigentlich damit arrangiert. Und meine Ruhe und Gelassenheit kommt eigentlich daher, dass es dass Trendforschung wirklich Hilfestellung leistet. Also ich komme aus dem Marketingalltag und ich weiß, in welcher Art und Weise hier wirklich von den Kunden damit gearbeitet wird. Und dann lassen mich solche Dinge relativ kalt, ob das unseriös oder nicht unseriös ist. Ich denke, der alte Satz, was heilt, das hat Recht. Finde ich, hilft hier. Und dann brauchen wir auch uns in keine theoretischen Grundsatzdiskussionen zu versteifen, wie uns das von einigen Seiten aufgedrückt wird. Ich komme selber aus der Theorie, ich habe selber einen wissenschaftlichen und statistischen Background. Ich weiß auch dort, wo die Grenzen sind. Und ich weiß vor allem, wo auch hier die Chancen und Möglichkeiten sind. Ich weiß auch, wo in der Trendforschung die Grenzen sind. Und wenn man das weiß, wenn man weiß, wie die Regeln sind, dann kann man sie auch in vielerlei Dingen brechen. Und aus diesem Vertrauen heraus bleibe ich da relativ ruhig, was das betrifft. Und ich denke, dass auch viele der Vorwürfe von Unseriösität auch aus einer Unwissenheit heraus entstehen, wie ein konkreter Trendforschungsalltag auch wirklich aussieht. Und dass meistens immer die Bücher, die draußen kursieren, als Anhaltspunkt, als Vorwurfsobjekt quasi hervorgenommen werden und anhand dessen dann eben seziert wird. Aber wie gesagt, das ist so ähnlich, als würde man die Bild-Zeitung raussuchen und sagen, die Zeitungslandschaft ist in einem ganz miserablen Zustand. Marktforschung wird für die Unternehmen immer wichtiger. Denn seit den 80er Jahren lassen sich die Käufer nicht mehr so leicht in Gruppen einteilen. In den vergangenen Jahrzehnten konnten noch recht eindeutig anhand der gekauften Produkte bestimmte Konsummuster abgeleitet werden. Grob gesagt, in der Automarke manifestierte sich der angestrebte Status und die Wertewelt des Käufers. Heute passen sowohl Porsche und Aldi wie auch Lada und Feinkostgeschäft zusammen. Der Konsument hat sich in den letzten Jahren zunehmend die Freiheit genommen, Statussymbole nach eigenem Gusto zusammenzustellen. Nicht zuletzt machen dies auch die stagnierenden Einkünfte nötig. Sparen in einem Bereich ermöglicht freizügiges Ausgeben im anderen. Unternehmen müssen aus diesem wenig geordneten Verhalten Strukturen ablesen, um die passenden Produkte dem richtigen Kunden zur geeigneten Zeit anzubieten. Viele Millionen Mark hängen an diesen Faktoren. Entsprechend genau und sicher müssen die Bedürfnisse der Kunden erforscht sein. Jahrelang lieferte hauptsächlich die quantitative Marktforschung Informationen über die Käufer. Sie produzierte riesige Zahlenberge. Wer, wann, was, wie häufig kauft etc. Anhand dieser Daten konnte die Käuferschicht immer besser eingegrenzt und gezielt umworben werden. Es fehlten jedoch die qualitativen Informationen über den Grund der Kaufmotivation. Qualitative Methoden sind eher langwierig und damit teuer. Es müssen bereitwillige Auskunftspersonen gefunden werden, die genau in die angestrebte Käufergruppe passen. Die Interviewfragen werden sorgfältig vorbereitet. Das Interview selbst nimmt einige Zeit in Anspruch. Um repräsentative Aussagen zu erhalten, werden sehr viele Personen gefragt. Psychologen werten die Antworten aus und versuchen, hinter den Aussagen Strukturen zu entdecken. Erst nach einer langen Kette von Auswertungsverfahren lassen sich einigermaßen zuverlässige Aussagen über die Einstellung zu einem bestimmten Produkt treffen. Trendforscher waren angetreten, diesen Prozess abzukürzen. Sie werteten verschiedene Marktstudien aus und trugen diese Ergebnisse zusammen und führten selten selbst große Feldstudien durch. Mit zunehmender Etablierung bemühen sich die Trendinstitute, wissenschaftlichen Basisanforderungen zu entsprechen. Die rein qualitativen Methoden sollen im Trendbüro Hamburg zukünftig durch quantitative Erhebungen validiert werden. Eine Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut EMNIT wird angestrebt. Die Sicherheit in der Trendevaluation wird mit zunehmender Marktdynamik, der fortschreitenden Internationalisierung, einer rasanten Technikentwicklung und nicht zuletzt durch ein schlechtes öffentliches Image der Manager immer wichtiger. Im Management herrscht derzeit ein existenzbedrohender Zeitkampf. Nur wer sich rechtzeitig von den Wettbewerbern absetzt und auf Veränderungen angemessen reagiert, kann im Markt der Zukunft bestehen. Wer sich gegen diese Entwicklungen stellt, wird in kürzester Zeit am Ende sein. Um diesen immer kürzer werdenden Verfallszeiten von Wissen aktiv entgegenzutreten, haben einige Unternehmen Zukunftsabteilungen eingerichtet, die sich mit zukünftigen Anforderungen an das jeweilige Unternehmen und den möglichen Marktprozessen beschäftigen. So hat der Konzern Daimler-Benz eine Abteilung für Zukunftsforschung eingerichtet. Die Forschungsabteilung hat ihren Hauptsitz in Berlin und eine Dependance in Palo Alto, Kalifornien. Insgesamt arbeiten 30 festangestellte Wissenschaftler und zahlreiche freie Mitarbeiter für die Projekte der Abteilung Forschung und Technik. Sie bilden den sogenannten Think Tank, mit dessen Hilfe auch Trendforschungsagenturen arbeiten. Die Zukunftsforschung gibt es im Hause Daimler-Benz seit 1979. Doch seit Anfang der 90er Jahre hat sich die inhaltliche Ausrichtung verändert. Die Zukunftsdefinition von Professor Eberhard Minks. Also ich glaube, eine Grundüberzeugung ist, dass Zukunft nicht auf uns herunterfällt, so wie etwas, dem wir ausgeliefert sind, sondern dass Zukunft etwas ist, was wir produzieren, was wir herstellen. Allerdings auf der einen Seite durch das, was wir tun und gleichermaßen auch durch das, was wir nicht tun, also unterlassen. Der Schwerpunkt der Abteilung liegt in der Nutzung unterschiedlicher Wissensgebiete und in der Bündelung internationaler Erkenntnisse. Unternehmensgebundene Zukunftsforschung geht in diesem Punkt wie die klassische Zukunftsforschung vor. Was sich deutlich unterscheidet, ist die konkrete Ausrichtung an den Firmenprodukten und ihrer Handhabbarkeit. Eberhard Minks beschreibt die Arbeit bei Daimler-Benz. Wir arbeiten an, sagen wir mal, zwei großen Themenfeldern. Das eine ist die Frage, wie werden bestimmte Produkte in der Zukunft aussehen müssen, damit sie auf die Bedingungen unserer realen Welt angepasst sind. Wie müssen wir berücksichtigen, was die Konsumenten wollen? Wie können wir aber auch Konsumenten auf neue Wege führen? Denn vieles, was technisch möglich ist, kann sich ein Konsument naturgemäß ich auch nicht vorstellen, wenn ich nicht direkt damit beschäftigt bin. Also uns interessiert einmal, was für neue Horizonte sind eigentlich in dem Portfolio der Produkte, die wir im Konzern haben, zu sehen. Aber es gibt eine zweite Fragestellung, die mindestens genauso wichtig ist, nämlich die Frage, sich zu stellen, wie, mit welchen Methoden, in welcher Art und Weise muss man sich solchen Fragen nähern. Und da ist ein großes Thema, das so seit 2-3 Jahren immer mitschwingt, nämlich die Frage Wissensmanagement. Wie gehen wir eigentlich mit dem um, was wir an Wissen in Organisationen haben? Wie müssen wir Prozesse organisieren, damit dieses Wissen zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist, dass wir das Rad nicht 2- oder 3-mal erfinden, dass wir auch die Menschen, die dieses Wissen in ihren Köpfen haben, immer wieder in die Prozesse einbinden und es nicht als totes, also als irgendwie abgelegtes Wissen betrachten, sondern als sich ein permanent entwickelndes Wissen, das durch Tun und Unterlassen sich immer wieder anreichert. Also so auf den einfachen Nenner gebracht, wenn die Firma X wüsste, was die Firma X weiß, wäre ihr sehr geholfen. Und diese Art von Prozessen zu organisieren, das ist ein zweites großes Thema. Die Forschungsabteilung des Daimler-Benz-Konzerns ist ein Teil der Direktion und wird finanziell zu 50% vom Unternehmen getragen. Die andere Hälfte erwirtschaftet die Abteilung durch Projektarbeit für einzelne Abteilungen im Unternehmen sowie durch einige externe Aufträge. Wenn also einzelne Abteilungen bei Daimler-Benz für die Lösung eines Problems Hilfestellung benötigen, wenden sie sich an die Abteilung von Eberhard Minks. Die Gruppe Forschung und Technik setzt sich daraufhin zusammen und stellt ein Projektteam für die entsprechende Fragestellung zusammen. Dieses Team versucht dann möglichst interdisziplinär und mit internationalen Wissensquellen eine Lösung zu erarbeiten. Parallel zu dieser Projektarbeit erstellen die Mitarbeiter sogenannte Delta Reports. Das sind einfache Notizen darüber, was den Mitarbeitern in ihrer Umwelt an Veränderungen auffällt. Das schließt die privaten Interessen der Mitarbeiter ein. So beschäftigt sich beispielsweise ein Mitarbeiter mit moderner Kunst, ein anderer geht gerne ins Kino oder hört Popmusik. Diese Reports werden gesammelt und ausgewertet. Es geht um einen wachen Blick auf die alltäglichen, schleichenden Veränderungen und deren Wahrnehmung. Minks betont diesen sehr alltagsnahen Aspekt. Es geht also nicht, um das nochmal endgültig zu sagen, es geht nicht darum, sich immer nur in einer weit entfernten Welt zu bewegen, die man sich im Kopf vorstellt und die, wenn man so will, Imaginationskraft erzeugt. Das sind auch schöne Sachen, können sich ja bestimmte Dinge einfach ausdenken, sondern es geht hier ganz pragmatisch darum, zu gucken, was wird wann in welchen Regionen dieser Welt möglicherweise als sinnvolles Produkt einsetzbar sein und wie muss das dann aussehen. Die Abteilung legt Wert darauf, dass es sich bei diesen Überlegungen nicht um einfache Marktforschung und Verkaufsförderung handelt. Nach Ansicht von Eberhard Minks besteht der Unterschied zur Marktforschung in der freien Assoziation, einer Tugend sowohl der Trendforschung als auch der Zukunftsforschung. Die Denkrichtung ist nicht nur auf heutige Verhältnisse gerichtet, sondern muss auch zukünftige Nutzenstrukturen bedenken. Eberhard Minks verdeutlicht die Abgrenzung zur reinen Marktforschung. Mit einem Unterschied, denke ich, Marktforschung braucht schon ein fertiges Produkt, nicht? Oder weitgehend ein fertiges. Wir können uns sogar Gedanken darüber machen, nennen es so ein bisschen eine Analogie zur Marktforschung, Advanced Marketing, also über das Normale hinausgehend. Wir können uns sogar Gedanken machen, wenn diese Produkte eigentlich nur im Kopf oder auf dem Papier vorhanden sind. Wobei es dann weniger um das Detail des Produktes geht, sondern vielmehr um die Einbettung dieser Produkte in ihre Nutzungslandschaft. Also da, wo sie, wenn man so will, benutzt werden. Und diese Welten kann man sich dann schon sehr genau vorstellen. Die Abteilung Forschung und Technik sieht sich als eine Weiterentwicklung der Zukunftsforschung. Die Überlegungen werden nicht mehr nur als theoretische Konzepte betrachtet, sondern münden ganz konkret in die praktische Umsetzung. Dies ist das Ergebnis aus früheren schlechten Erfahrungen. Die erste Frage wäre, warum ist Zukunftsforschung früher gescheitert? Ich glaube, es gibt mindestens zwei Gründe, die man nennen muss. Erstens, Zukunftsforschung hatte in den 50er, 60er Jahren eine euphorische Idee, nämlich man könne die Welt berechenbar machen. Ich bräuchte dafür nur Computer in einer bestimmten Größenordnung. Nigel Calder hat das mal so in Amerika thematisiert. Dann bräuchte man ein gutes Modell, das die Welt beschreibt, und dann müsste es doch eigentlich berechenbar sein. Jeder weiß, dass das eine Illusion gewesen ist und auch immer bleiben wird, die Welt berechenbar zu machen. Das ist der eine Grund, warum die Zukunftsforschung abgestürzt ist. Es hat sich, wenn man so will, nicht realisiert, die Versprechung. Es gibt aber einen zweiten Grund. Ein Großteil dieser Zukunftsforschung ist auch so etwas wie Doomsday-Forschung geworden. Also sie hat im Grunde genommen nichts anderes gesehen als die Gefahren, die Risiken, das Schreckliche, die Bedrohung, das, was wir nicht mehr beherrschen, also den Untergang dieses Planeten. Manchmal auch falsch verstanden von den Rezipienten, also die das so lesen wollten. Aber in der Tat ist es so, Zukunftsforschung war immer eher der große Warner am Firmament, taucht sozusagen die Katastrophe auf. Ich glaube, das ist der zweite Grund, warum sie nicht so viel Freunde gewonnen hat, weil irgendwann hat man es einfach satt, sich permanent nur zu ängstigen vor dem, was da kommt. Durch die Mitarbeit von Studenten unterschiedlicher akademischer Fachbereiche ist die Abteilung immer in Kontakt mit den neuesten Forschungserkenntnissen. Doch von der reinen Prognostik nehmen Minks und sein Team Abstand. Also das geht von der empirischen Sozialforschung, also Interviewtechnik und so etwas, über Inhaltsanalytik, also psychologische Verfahren, wie man aus Texten quasi herausziehen kann, was der Hintergrund von Texten ist. Also Inhaltsanalyse bis hin zu Szenariotechnik. Was wir nicht mehr machen, also wir jetzt bei uns nicht mehr machen, wir machen keine großen Prognosen mehr. Das haben wir mal gemacht in den 80er Jahren und sind ganz böse gescheitert, haben uns immer tierisch neben den realen Entwicklungen bewegt. Also das machen wir nicht mehr, aber gehört sicherlich auch dazu. Die in die Zukunft gerichtete Forschung wird sich verändern und muss sich an den praktischen Gegebenheiten orientieren. Das Forschungsteam der Abteilung Forschung und Technik bei Daimler-Benz versucht mit seiner Arbeitsorganisation, zukünftige Entwicklungen bereits heute zu etablieren. So gibt es keine festen Arbeitszeiten mehr und keine Anwesenheitspflicht im Büro. Jeder Projektteilnehmer muss im Rahmen der vorgegebenen Zeit eigenverantwortlich seine Arbeit leisten. Dabei bedienen sich die Forscher neuester Technik, wie zum Beispiel Videokonferenz, E-Mail, Surfen im Internet und anderer moderner Kommunikationstechnik. Abteilungen, die sich mit Zukunft in den Unternehmen befassen, sind einem ständigen Legitimierungsprozess ausgesetzt. Sie müssen immer wieder ihre Nützlichkeit beweisen, nicht zuletzt deshalb, weil sie eine sehr junge Einrichtung sind. Besonders in Deutschland sind derartige Forschungsansätze innerhalb von Unternehmen noch recht ungewöhnlich. Eine Grundvoraussetzung für den effektiven Einsatz einer solchen Abteilung ist die enge Zusammenarbeit mit allen anderen Bereichen des Unternehmens. Informationen müssen ständig ausgetauscht und die Kommunikation unablässig gepflegt werden. Eberhard Minks beschreibt das folgendermaßen. Wir werden nichts doppeln, was andere schon tun. Wir werden keine doppelte Marktforschung sein, wir werden keine doppelte volkswirtschaftliche Abteilung sein, sondern wir müssen uns auf unsere Besonderheiten fokussieren und die entwickeln. In Kooperation mit Marktforschung, volkswirtschaftlichen Abteilungen und Ähnlichem. Und das Zweitwichtige ist, Customer is second, würde ich sagen bei uns. Der Kunde steht an zweiter Stelle, weil an erster Stelle stehen die Mitarbeiter dieses Bereichs, dieses Labors. Wenn wir da die richtigen haben, dann ist der Kunde, wird er auch richtig bedient. Wenn ich nur immer auf den Kunden gucke und die falschen Mitarbeiter habe, dann kann ich den nicht richtig bedienen. Also wir werden sehr viel Wert darauf legen, weiterhin unsere Kolleginnen und Kollegen zu schulen, zu entwickeln, neue hinzuzubekommen, andere Nationalitäten, andere Formen von Wissenskooperation zu organisieren. Wir haben jetzt schon Hochschullehrer zum Teil, die ihre Forschungssemester bei uns verbracht haben. Wir haben eine Reihe von Leuten aus dem Ausland, die bei uns Forschungsvorhaben machen. Wir werden das intensivieren. Wir werden also eine höhere Fluktuation von Wissen bei uns organisieren müssen, ohne dass dieses dann wegdiffundiert, sondern dass es immer wieder auch ein Fundament bei uns selber hat. Das ist eine große Herausforderung, aber ich glaube, das ist die eigentliche Aufgabe, die wir haben. Dann können wir auch unsere Kunden in dem Konzern, außerhalb des Konzerns, effizient, effektiv mit den richtigen Themen versorgen. Das ist das Ziel. Eberhard Minks sieht sich an der Spitze einer neuen Generation von Wissensorganisationen. Diese habe mit dem Trend zur Trendforschung nichts zu tun, da die Perspektive der Zukunftsforscher längerfristig angelegt sei und der Forschungsgegenstand sich nicht auf modische Artikel beschränke. Es gibt grundsätzliche Richtungen, die man unterscheiden muss. Die eine ist Trendforschung, die sich so nie genannt hat, was man schon immer getan hat. Sich angeguckt, wie entwickeln sich irgendwelche Dinge um uns herum. Das hat man nicht Trendforschung genannt, das hat man ganz normal Forschung genannt. Und das ist, wie Sie sagen, seit einiger Zeit eine Disziplin entstanden oder eine, sagen wir mal, eher eine Publikationsrichtung, die sich mit Trends auseinandersetzt und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Auch da gibt es sehr seriöse Leute, die sich mit langfristigen Entwicklungen beschäftigen. Und dann gibt es welche, die vielleicht ein sehr gutes Marketinginstrument gefunden haben, um in einer Zeit, in der sehr viel Unsicherheit, Unübersichtlichkeit, Veränderungen stattfinden, Orientierungen versuchen zu geben auf ihre Art und Weise. Und dass die nicht unbedingt das ist, was ich denke, sei mal dahingestellt, aber es ist in der Tat eigentlich auch ein sich auseinandersetzen mit dem Heute, um zu versuchen, daraus Schlussfolgerungen für das Morgen zu ziehen. Naja, Gemeinsamkeiten liegen erstmal darin, dass man sich also mit Zukunft beschäftigt. Aber das Unterscheidende ist, glaube ich, sehr fundamental. Wenn man sich das ansieht, was dort gemacht wird, dann stellt man fest, dass es sich um Moden oftmals handelt. Also kurzfristige Entwicklungen auf der einen Seite und auf der anderen Seite um verbale Wortschöpfungen von neuen Begriffen, von neuen Beschreibungen, die oftmals, hat jemand mal gesagt, eher Verbalkarosserien sind, denn Inhalte haben. Und ich glaube, daran liegt der Unterschied. Also ich denke, Trendforschung in ihrem jetzigen Stadium, so wie wir sie kennen, ist oftmals nicht sehr weit von Charlatanerie entfernt. Man könnte vielleicht sagen, Trendforschung ist so etwas wie die Analogie zur Popmusik, während Zukunftsforschung eher beim Jazz beginnt und bei der Klassik vielleicht endet, wenn es sehr lange Zeithorizonte sind. Neben den am Konsum orientierten Trend- und Zukunftsforschern gibt es noch eine dritte Gruppe, die eher wissenschaftlich orientierten Zukunftsforscher. Mitarbeiter in diesen Zukunftsinstituten rekrutieren sich meist aus universitären Fachbereichen. Sie haben jedoch weniger Marktentwicklungen im Visier und nehmen vielmehr das gesamte Weltgeschehen als Untersuchungseinheit. Die Zukunftsforschung ist als Wissenschaftsdisziplin nicht offiziell anerkannt, doch ihre Ergebnisse finden zunehmend Beachtung. Wissenschaftlich orientierte Zukunftsforschung in Deutschland hat gemessen an Zukunftsforschung in anderen Ländern einen Sonderstatus. So werden die Ergebnisse von Zukunftsforschern beispielsweise in Schweden, England, Japan und den USA anerkanntermaßen in die Überlegungen von Politik und Wirtschaft mit einbezogen. In Deutschland führen diese Zukunftsforscher eine von der Öffentlichkeit eher wenig beachtete Existenz. Ihre Auftragslage ist vergleichsweise schlecht. Auch existieren in Deutschland nur sehr wenige private Einrichtungen. Eine solche ist das Institut für Zukunftsforschung in Berlin unter der Leitung von Professor Dr. Rolf Kreibisch. Wie alle Trend- und Zukunftsforschung arbeitet auch sein Berliner Institut interdisziplinär und mit internationaler Ausrichtung. Doch was genau ist Zukunftsforschung? Also unsere Zukunftsforschung geht idealerweise davon aus, die großen Herausforderungen der Zeit möglichst aufzunehmen. Das ist natürlich jetzt ein großes Wort und ich muss sagen, die tägliche Arbeit sieht da natürlich ein bisschen anders aus, aber wir versuchen natürlich sozusagen diese großen Herausforderungen in den konkreten Projekten sich widerspiegeln zu lassen. Das klingt zunächst ein wenig abstrakt, wird aber in Bezug auf die Stichworte Energie und Umwelt sehr eindeutig. Wir zum Beispiel beschäftigen uns ganz intensiv zum Beispiel mit der Frage, wie kann man Produkte ökologischer gestalten, wie kann man die Ressourcen einsparen, wie kann man Ressourcen wieder in den Produktionskreislauf zurückführen, das heißt also Kreislaufwirtschaft betreiben. Wie kann man zum Beispiel die Dienstleistungen, die ja teilweise auch sehr ressourcenaufwendig sind und ressourcenverschleißend sind, wie kann man die ökoeffizient gestalten? Das heißt also alles herunter von den großen Stoff-, Energie- und Schadstoffströmen, insbesondere natürlich auch Schadstoffströmen, weil ja dort vor allen Dingen unsere Ökosysteme, unsere Lebensgrundlagen, also Wasser, Boden, Luft belastet werden. Das sind, sagen wir mal, so zentrale Themen, die wir angehen. Die wissenschaftlich orientierte Zukunftsforschung bemüht sich, mögliche, wünschbare und wahrscheinliche Zukunftsentwicklungen zu entwerfen, Entwicklungen zu entdecken und die Folgen abzuschätzen. Prinzipiell geht man davon aus, dass mehrere Zukunftsentwicklungen parallel möglich sind. Daher wird in Fachkreisen von der Zukunft in der Mehrzahl gesprochen, Zukünfte. Der in den 60er und 70er Jahren populäre Begriff der Futurologie wird heute nur noch selten verwendet. Nicht zuletzt deshalb, weil die Disziplin unter starker Kritik stand. Von den etablierten Wissenschaften wird dieser neue, interdisziplinär ausgerichtete Forschungszweig bis heute nicht anerkannt. Die Methodenvielfalt, die Offenheit in der Ergebnisfindung und die Prognostik brachte die Forscher in den Ruf der Unseriosität. Die Disziplin wird angezweifelt, weil es keinen konkreten Untersuchungsgegenstand gibt. Einflüsse aus den unterschiedlichsten Wissenschaften genutzt werden und die Ergebnisse nicht 1:1 zu messen sind. Der Vorwurf der Unseriosität kam ja aus der traditionellen Wissenschaft häufig, weil die traditionelle Wissenschaft sich fast überhaupt nicht, kann man sagen, mit Zukunft befasst hat. Die traditionelle Naturwissenschaft, die ja sozusagen die Basis heute auch des Methodenfundaments nach wie vor abgibt, später dann auch die klassische Sozialwissenschaft, Soziologie und die Psychologie, die dann eher auch qualitative Methoden mit eingeführt haben, die haben auf die Zukunftsforschung sozusagen etwas herablassend zunächst geblickt, weil man der Meinung war, Zukunft kann man wissenschaftlich nicht erfassen. Und das hat sich aber natürlich total gewandelt. Heute beschäftigen sich die wichtigsten wissenschaftlichen Institute, die heute auch, sagen wir mal, sehr stark politikbeeinflussend sind, wirtschaftsbeeinflussend sind, sozialentwicklungsbeeinflussend sind, mit Zukunftsentwicklungen. Und die Unseriosität hat sich darauf bezogen, dass eben nicht alle Kriterien der klassischen Wissenschaftsmethode auf die Zukunftsforschung anwendbar sind. Heutzutage ist jedoch ein verstärktes Interesse an den Ergebnissen der Zukunftsforscher festzustellen. Immer mehr wissenschaftliche Disziplinen nehmen die Voraussagen in ihre Überlegungen auf. In der Biologie geht es um die Folgen von Genmanipulation. In der Betriebswirtschaft werden Fragen der Ressourcennutzung drängender. Aus diesem Grunde müssen Zukunftsszenarien für die strategische Planung entworfen werden, um in Krisensituationen rechtzeitig Handlungsstrategien anwenden zu können. Die Aufgabe der Zukunftsforschung ist es, mittel- und langfristige Entwicklungen anhand gegenwärtiger und vergangener Ereignisse vorauszusehen. Rolf Kreibisch beschreibt die Zeitperspektive als wichtige Abgrenzung zur Trendforschung. gibt eine ganze Menge von Kriterien. Also zum Beispiel, ein Kriterium ist natürlich klar, Zukunftsforschung befasst sich im Allgemeinen mit mindestens mittelfristigen oder längerfristigen Entwicklungen. Das heißt also, mittelfristig würde bedeuten, etwa 5 bis 10 Jahre, längerfristig 10 bis 50 Jahre. Und darüber hinaus selten, das kommt praktisch nicht vor, es sei denn, es werden irgendwelche grundsätzlichen Einschätzungen der Weltentwicklung gegeben oder der Gesellschaftsentwicklung so genereller Art. Aber dann hat das mit Forschung häufig wenig zu tun. Dann befasst sich Zukunftsforschung fast ausschließlich mit komplexen dynamischen Systemen, das heißt also irgendwelchen gesellschaftlichen oder natürlichen Entwicklungen, also etwa natürlich auch mit ökologischen Fragen. Dann ist Zukunftsforschung sicher sehr häufig auch mit Unbestimmtheiten, mit Unwägbarkeiten befasst. Da gibt es natürlich auch bestimmte methodische Ansätze, wie man sowas in die Forschungsarbeit mit aufnehmen kann, also etwa die Whitecard-Methode. Wir versuchen natürlich heute auch eine Zukunftsforschung zu betreiben, die ganz anders gestaltet ist als die traditionelle Prognoseforschung oder die Trendentwicklung-Angabe. Zukunftsforscher nutzen die unterschiedlichen Szenariomethoden, die Extrapolationen, Kreativtechniken, Delphi-Studien und klassische qualitative und quantitative Erhebungsverfahren, wie zum Beispiel Interviews, Gruppendiskussionen und so weiter. Die erste Annäherung an ein Forschungsgebiet ist zumeist empirisch. Für die spätere Prognoseerstellung ist vor allem die logische Nachvollziehbarkeit der Untersuchungsergebnisse wichtig. Wir nehmen praktisch alle Kriterien der Forschung, der Wissenschaft, so wie sie auch natürlich Validität und ähnliche Sachen, soweit sie für die Zukunftsforschung anwendbar sind. Sie sind da nicht anwendbar, wenn es zum Beispiel eben darum geht, etwas in der Zukunft kann man nicht überprüfen, so oder weiteres. Da kann man nur sagen, alles muss logisch konsistent sein. Es muss empirisch, was an empirischem Material in diese entsprechenden Aufgaben hineinfließen oder in die entsprechenden Aussagen, die müssen richtig sein. Es muss sauberes statistisches Material verwandt werden und es müssen natürlich ansonsten alle beispielsweise im qualitativen Methodenbereich vorgegebenen Kriterien eingehalten werden, wenn zum Beispiel Interviews geführt werden, wenn entsprechende Umfragen gestartet werden und dergleichen. Dann ist ganz klar, dass dort die Kriterien der Sozialwissenschaften genauso angewandt werden. Die wissenschaftlich orientierte Zukunftsforschung trennt nicht zwischen streng formalisierender mathematischer Methode und dem empirisch-analytischen Ansatz. Zukunftsforschung versucht, beide Ansätze zu vereinen. So werden technische Innovationen, zum Beispiel im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie, nicht nur im Hinblick auf die erweiterten Nutzungsmöglichkeiten untersucht, sondern auch deren Auswirkungen auf die Privatsphäre und Lebensqualität der Menschen. Im Vordergrund stehen dabei die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Veränderungen. Die Perspektive der Zukunftsforschung ist immer sehr breit und umfassend angelegt. Es wird versucht, die Untersuchungseinheiten in ihrer gesamten Komplexität zu erfassen, um dann mit diesen Informationen eine realistische Folgeneinschätzung abgeben zu können. Grundsätzlich gehen Zukunftsforscher davon aus, dass die Zukunft gestalt- und bestimmbar ist. Ausgesprochen systematische Analysen im Sinne der heutigen Zukunftsforschung entstanden erst in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Die amerikanische Philosophie hat die internationale Zukunftsforschung stark beeinflusst und legte auch für die Entwicklung der Zukunftsforschung in Deutschland den Grundstein. Bis heute besteht in den USA eine wesentlich größere Offenheit für neue Forschungsansätze. Die amerikanische wissenschaftliche Forschung kennt die hier üblichen Berührungsängste bei der Untersuchung populärer gesellschaftlicher Phänomene nicht. International bildeten sich im Laufe der Jahre große Institutionen und Forschungszentren. So sind die Rand Corporation, das Stanford Research Institute oder auch die Forschungsabteilungen innerhalb des Institute of Technology in den USA bereits vor 40, 50 Jahren gegründet worden. Sie vereinen heute mehrere tausend Mitarbeiter und erhalten staatlicherseits große finanzielle Zuwendungen. Ihre Stärke liegt in der vielfältigen fachlichen Zusammensetzung der Mitarbeiter. Sie alle bilden einen sogenannten Think Tank bzw. eine Think Factory, also eine Art Denkfabrik. Diese Art der Einrichtungen war zunächst nur auf militärstrategischem Gebiet üblich. Doch mit Beginn der 60er Jahre begann die Etablierung solcher Thinktanks an den unterschiedlichen Fachbereichen amerikanischer Universitäten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es auch in Deutschland möglich, dem amerikanischen Forschungsansatz Raum zu schaffen. Die Ergebnisse der wissenschaftlich orientierten Zukunftsforschung finden heute unter anderem Anwendung in der Volkswirtschaft, in der Medizin, Psychologie, Soziologie, Unternehmensmanagement, der Automationstechnologie. Deutschland ist in Bezug auf die Zukunftsforschung noch ein Entwicklungsland und es gibt kaum öffentlich geförderte Zukunftsforschung. Rolf Kreibisch bedauert diese rückwärtsgewandte Wissenschaftskultur. Man kann nur feststellen, dass eben leider die Zukunftsforschung immer noch zu kämpfen hat, sich in der etablierten Wissenschaft niederzulassen, also nur in Deutschland im Prinzip. Das sieht man daran, dass wir heute weit über vielleicht 1500 Institutionen, die haben, die sich wissenschaftlich mit der Vergangenheit beschäftigen und nur ganz, ganz wenige und vielleicht sogar nur ein, zwei, die öffentlich gefördert sind, die sich mit Zukunft beschäftigen. Um tatsächlich Einfluss auf die Zukunftsgestaltung nehmen zu können, müssen die Ergebnisse kommuniziert werden. Institutionen wie das World Watch Institute oder der Club of Rome übernehmen diese Aufgabe und präsentieren die neuesten Erkenntnisse in Büchern und auf öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen. Gerade angesichts der Jahrtausendwende, der konkreten energiepolitischen Fragen, des sozialen Wandels und der neuen wirtschaftlichen und technologischen Herausforderungen wird die Zukunftsforschung als Think Tank wieder interessanter. Die grundsätzliche Ausrichtung der Zukunftsforschung ist präventiv. Das skeptische Zweifeln gehört zu den Tugenden eines Zukunftsforschers. Wie die Trendforscher leisten auch Zukunftsforscher Komplexitätsreduktion. Sie greifen aus der Fülle der möglichen Informationen wichtige Fakten heraus. In einem nächsten Schritt zeigen sie dann die funktionalen Beziehungen zwischen diesen Faktoren auf. Zukunftsforscher zeichnen dadurch Bilder, die eine erste Vorstellung von dem unbekannten Morgen geben. Mit diesen Bildern im Kopf lässt es sich konkret weiterdenken, können alternative Entwicklungen entworfen werden. Je früher solche Entwicklungen vorausgedacht werden, desto früher lassen sich mögliche Fehlentwicklungen entdecken. Katastrophenszenarien helfen, Reaktionsmuster auf diese möglichen Katastrophenfälle hin zu erstellen, die den Fehlentwicklungen entgegenwirken. Die Angst vor der Zukunft kann so verkleinert werden. Zukünftige Ereignisse werden dann nicht mehr als Chaos erfahren, die Ohnmacht oder Panik auslösen können. Sie sind vielmehr Facetten des vorher Erdachten, gegen das man bereits Gegenstrategien in Planung hat. Mit solchen Strategien lässt sich Zukunft positiv als Innovationsmotor begreifen. Also ich finde, es gibt zu wenig Trendforscher. Weil die Idee, überhaupt Alterskultur ernst zu nehmen und zu analysieren und dann wieder in bestimmte Bereiche runterzubrechen, ist eine amerikanische Idee. In Amerika werden diese Diskussionen, wie wir sie im Moment führen, nicht geführt, weil da sagt man wirklich, ist es was für mich, kann ich es gebrauchen oder nicht. Wir haben diese Idee auch von Face Popcorn inspiriert angenommen. Wir haben gedacht, dass wir in einem anderen kulturellen Umfeld leben, was sich bestätigt hat. Deshalb haben wir versucht, ein Theoriebüchlein zu schreiben. Und ich glaube, dass diese Gegenwartsbezogenheit, zu verstehen, was jetzt im Moment läuft und nicht 20 Jahre zu warten und dann zu analysieren und zu sagen, wir sind die großen Soziologen oder Historiker, die jetzt im Nachhinein erklären, wie die Welt funktioniert hat, das ist das Spannende. Und aus der Jetzt-Situation heraus vielleicht in die Zukunft Möglichkeiten aufzuzeigen, Chancenpotenziale aufzuzeigen, fehlt uns meiner Meinung nach in Deutschland sehr entscheidend. Wir haben immer erstmal die Besorgnis, dass Chancen etwas Schlechtes sind, weil es noch nicht überprüft ist. Ja, genau. Oder ob es verboten ist, weil es irgendwie in dem alten Sinn von Wissenschaftlichkeit vielleicht nicht ganz hereinpasst. Also das Spannungsfeld ist ja so in Amerika zwischen John Naisbitt auf der einen Seite und Face Popcorn. Das ist genau das, was wir hier eben versuchen abzubilden. Das sind die beiden Standbeine oder Laufbeine von Trend- und Zukunftsforschung. Und in Deutschland hat es ja auch Menschen gegeben oder gibt es auch welche, die sich versuchen, da zu positionieren. Und das finde ich sehr gut. Also es ist ein Etablierungsprozess. Ich denke, da ein deutliches Anzeichen ist auch dadurch gegeben, dass innerhalb der Firmen ein Umdenken stattfindet, dass wir in solchen Konzernen wie auch dem Volkswagen oder auch bei Daimler-Benz oder auch bei der Lufthansa, wo sich intern Bereiche und Abteilungen damit beschäftigen, wie man Trend- und Zukunftsforschung innerhalb der Unternehmen einbringen kann, implementieren kann, wie man auch dort Abteilungen etablieren kann. Das ist für uns ein deutliches Hinweis darauf, dass es eine gewisse Bereicherung darstellt für den Marketingalltag und dass es eine Rechtfertigung anscheinend auch für unsere Dienstleistung geben muss, sonst würden solche Tendenzen innerhalb der Unternehmen auch nicht auftauchen. Und ich glaube, dass in ganz kurzer Zeit, was wir jetzt auch schon erleben, Trendforschung nicht mehr unter dem Rechtfertigungsaspekt stehen muss, sondern einfach eine gewisse Selbstverständlichkeit demonstriert. Also ich finde, das Jahr 2000 ist eine wunderbare Zahl, weil das Jahr 2000 erstens relativ greifbar ist, also überhaupt nichts Magisches hat. Ich glaube, dass wir das Recycling der Stile alle im Moment fleißig mitmachen, dass aber zum Beispiel gerade in Deutschland die Problematik, die mit der Computerumstellung im Jahr 2000 bekannt ist seit vielen Jahren, nicht zur Kenntnis genommen wurde und verdrängt worden ist, weil das Jahr 2000 ja noch so unheimlich weit weg ist. Und ich glaube, an dieser praktischen Umgangsweise, nämlich zu sagen, das Jahr 2000 ist etwas, was mich nicht angeht, weil es das 21. Jahrhundert einläutet oder das ist so weit weg, das zeigt eigentlich unser Verhältnis zur Zukunft. Das heißt, privat sind wir nicht bereit, tatsächlich die Zukunft zu gestalten und zu bejahen, sondern wir schieben das sozusagen auf eine Metaebene und sagen, das Jahr 2000 muss unglaublich viele Jobs reinbringen oder das Jahr 2000 ändert mein Leben total. Beides wird nicht passieren. Ich denke, es gibt immer Kontinuitäten und in den Kontinuitäten gibt es Sprünge, die nicht vorhersehbar sind. Ich bin schon der Auffassung, dass die Zukunftsforschung eine ganz erhebliche Zukunft hat, weil doch immer mehr deutlich wird, dass man sich nicht immer nur mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigen kann, wissenschaftlich, sondern dass man eben auch sich vor allen Dingen mit seiner Zukunft beschäftigen sollte. Und das eben nicht nur durch irgendwelche Sprüche oder Pauschalbegutachtung oder eben die sogenannten Trendanalysen, sondern sich mal sozusagen intensiver mit den Fragestellungen beschäftigen, was sind die Mechanismen, die Zukunft gestalten. Aber auch natürlich zum Beispiel gerade mit solchen Fragen, wie wollen wir, wie wünschen wir Zukunft zu gestalten und welche Chancen haben wir, auf bestimmte wünschbare Zukunftszustände hinzukommen. Das ist ja heute sozusagen für uns eines der entscheidenden Fragestellungen, dass wir uns nicht sozusagen immer nur leiten lassen, drängen lassen von Sachzwängen, sondern dass wir auch selbst kreativ und innovativ unsere eigene Zukunft, unser eigenes Leben, unsere eigene Entwicklung gestalten. Dass an der Risikogesellschaft eine ganze Menge dran ist, da gibt es keinen Zweifel. Und dass die Augenblickssituation sehr stark von der Erlebnisgesellschaft geprägt wird, ist auch zweifellos. Nein, ich möchte eher zu einer Gesellschaft neigen, die über ihre eigene Zukunftssituation intensiver nachdenkt, dann auch entsprechend ihre Handlungskonzepte ausrichtet. Und eines der zentralen Probleme ist kollektive und persönliche Lebensqualität. Und zwar Qualität. Das heißt also, was gehört da alles dazu? Da gehört eben nicht nur dazu, dass ich sozusagen materiell viel habe, sondern es gehört dazu, dass ich mich kulturell betätigen kann, dass ich gesund bin, dass ich eine vernünftige Wohnung habe und so weiter. Das heißt also viele Faktoren, dass ich in einem, sagen wir mal, angenehmen Sozialverband mich befinde, dass ich nicht sozusagen von Armut umgeben bin und als Einzelner vielleicht dann horrend reich bin und, und. Das heißt also, es sind, glaube ich, sehr viele Faktoren, die zusammenkommen, die nach meiner Auffassung eben Lebensqualität ausmachen. Und wenn man das nicht selber so bestimmen kann, wie gesagt, die Vereinten Nationen und andere Institutionen haben sich ja mit dem Thema Lebensqualität auch intensiv befasst. Und das würde ich zumindest aus der Sicht der Zukunftsforschung versuchen, auch als Maßstäbe mit zu benutzen, weil wir natürlich heute, wenn man so will, auch nichts anderes, sozusagen Fundamentaleres haben. Die Staatengemeinschaft hat sich für die Vereinten Nationen erklärt. Die Vereinten Nationen sind heute die Vertretung der Staatengemeinschaft. Und was auf der Rio-Konferenz beispielsweise in der Agenda 21 niedergelegt worden ist, ist eben doch nach meiner Auffassung bisher die größte Leistung der Staatengemeinschaft im Hinblick auf eine neue weltpolitische Entwicklung, die bis hin nein in die einzelnen sozusagen Lebensbereiche der einzelnen Menschen reichen, dort entsprechende Anregungen, Vorgaben über Zukunftsentwicklung zu geben. Im Abendstudio von HR2 hörten Sie unter dem Titel Konsum und Katastrophe eine Sendung von Andrea Godenschwege über Trend- und Zukunftsforschung am Ende des Jahrtausends. Es sprachen Silvia Heidt und Hermann Treusch. Regie Ferdinand Ludwig, Redaktion hatte Peter Kemper. Und damit ist es 21 Uhr. Sie haben HR2 eingeschaltet.